US-Präsident John F. Kennedy ist im Jahr 1936 auf Wahlkampfreise unterwegs. Mit seiner Wagenkolonne fährt er vor 62 Jahren am 22. November durch die texanische Stadt Dallas. John F. Kennedy steht aufrecht in seinem Wagen und winkt den Menschen, die sich am Straßenrand versammelt haben, um ihn und Ehefrau Jackie zu sehen. Dann, es ist hellichter Tag, exakt 12.30 Uhr mittags, werden wie aus dem Nichts Schüsse auf ihn abgefeuert. Der damals 46-jährige Kennedy wird getroffen und bricht zusammen. Wenig später wird im Krankenhaus sein Tod festgestellt. Die Welt ist schockiert. Noch am 22. November 1963 sendet der RIAS die Sondersendung zum Tode von John F. Kennedy von Erich Nieswand und Willi Knecht. Die Betroffenheit über das tödliche Attentat ist deutlich spürbar. Zu Wort kommen unter anderem der damalige Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, und John F. Kennedy selbst mit seinen berühmten Worten »Ich bin ein Berliner«, gesprochen vor dem Rathaus Schöneberg nur 5 Monate vor seinem gewaltsamen Tod. Sie war in den Vereinten Nationen genauso wenig zu fassen. Die Nachricht vom Tode Präsident Kennedys, die Meldung von dem Attentat auf das amerikanische Staatsoberhaupt, wie überall in dem großen Lande zwischen der kanadischen und der mexikanischen Grenze, zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean. Plötzlich schien die Zeit stillzustehen. Das sonst so laute, geschäftige Gedränge in den Sitzungssälen und Wandelgängen wie einer lähmenden Stille. Niemand wusste recht, was er sagen sollte. Und erst allmählich, nachdem aus dem Rundfunk Einzelheiten dieses furchtbaren Verbrechens bekannt geworden waren, da löste sich die Spannung etwas und die erste Frage lautete, wie konnte das überhaupt geschehen? Wie ist so etwas überhaupt möglich? Und da sich niemand diese Frage beantworten konnte, stellte man die nächste, wer die Attentäter gewesen sein könnten und welche Motive sie zu ihrem schrecklichen Handeln geführt hätten. Man erinnerte sich plötzlich, dass es die Stadt Dallas war, in der amerikanische UN-Botschafter Stevenson vor einigen Wochen von aufgebrachten radikalen Elementen bedroht worden war, als er zum Tag der Vereinten Nationen eine Rede halten wollte. Doch wer hätte annehmen können, so meinten Diplomaten aus aller Herren Länder, dass diesen Vorgängen, die damals schon in den Vereinten Nationen Betroffenheit ausgelöst hatten, eine so schreckliche Tat folgen könnte. Präsident Kennedy hatte vielleicht mehr Freunde in den Vereinten Nationen als andere Präsidenten vor ihm. Wie oft waren in den letzten Wochen Redner aus Afrika und Asien in den hitzigsten Rassendebatten aufgestanden und hatten den Mann in Washington, den Amerikaner im Weißen Haus, als leuchtendes Beispiel für den Kampf gegen die Intoleranz hingestellt und seine Politik gerühmt, die darauf gerichtet war, die Rassengleichheit auch in seinem eigenen Lande durchzusetzen. Für andere wieder war er der Präsident Amerikas, der alles daran setzte, auf der einen Seite die Freiheit des Westens zu bewahren, auf der anderen Seite aber keinen Versuch zu scheuen, mit dem Osten zu reden, das heißt nach Möglichkeiten eines ehrenhaften Ausgleiches zu suchen. Diese Eigenschaften, diese Ziele waren es, die dem jungen Präsidenten der USA die Freundschaft und die Bewunderung fast aller Diplomaten in den Vereinten Nationen eingetragen hatten. Hier und dort konnte man hören, dass einige Delegationsmitglieder die Befürchtung äußerten, es könne zu unangenehmen Folgen führen, wenn sich herausstellen sollte, dass der Kreis der Attentäter in den Kreisen der Rassenfanatiker zu suchen ist. Doch niemand will sich hier festlegen. Man wartet ab, betroffen, bestürzt, ja schockiert. Man hat zur Kenntnis genommen, dass Amerika einen neuen Präsidenten hat. Man hat auch zur Kenntnis genommen, dass dieser neue Präsident Lyndon Johnson auch in Texas den Eid auf die Bibel abgelegt hat, dort in dem amerikanischen Staat, in dem John F. Kennedy diesem schrecklichen Verbrechen zum Opfer fiel. Die amerikanische UN-Delegation weiß es in diesen Stunden zu würdigen, dass es ein gutes Gefühl ist, die Gewissheit zu haben, dass die Vertreter aus allen Teilen der Welt mit den Amerikanern fühlen, dass sie mit ihnen des toten Präsidenten gedenken. Verehrte Hörerinnen und Hörer, John Fitzgerald Kennedy ist tot. Der Präsident der Vereinigten Staaten und damit der politische Führer der westlichen Welt ist durch ein heimtückisches Attentat getötet, ist von der Führung seines Amtes in einem Augenblick entfernt worden, in dem sein Land und in dem die westliche Welt seiner am dringendsten bedurfte. Tatsächlich war John F. Kennedy einer der erstaunlichsten Staatsmänner unserer Zeit. Erst 43 Jahre war er alt, als ihn das Votum seine Nation auf diesen Posten berief. Wie er mit politischem Geschick, mit beinahe begnadeter Redekunst und mit dem geistigen Durchdringen der Probleme unserer Zeit sich als Zugehöriger der amerikanischen Elite auswies, das verdient das Prädikat einzigartig. Er, der irische Abkömmling, hat in Europa und bezeichnenderweise in London studiert. Er war auch Sekretär seines damals in London als Botschafter tätigen Vaters. Er hat als Marinesoldat und Offizier von 1941 bis 1945 alles erlebt und durchlitten, was den Söhnen seines Vaterlandes in diesem Kriege auferlegt war, und erhielt hohe und höchste Auszeichnungen. Folge dieses seines Einsatzes blieb eine Rückgratverletzung, die ihn bis zu seinem letzten Lebenstage gequält hat und die er genauso mannhaft im Dienste seiner Mission überwand wie den familiären Schicksalsschlag, von dem er erst vor wenigen Monaten getroffen wurde. Schon 1953 wurde er Senator für den amerikanischen Staat Massachusetts und erklärte zu Beginn des Jahres 1960, für die amerikanische Präsidentschaft kandidieren zu wollen. Im Frühjahr jenes Jahres gewann er überlegen 7 Vorwahlen in 7 Staaten der USA. Kraft seiner persönlichen Ausstrahlung und seiner glänzenden Rhetorik bestand er den zermürbenden Wahlkampf und wurde im November 1960 zum 36. Präsidenten der USA gewählt. In seiner Amtszeit fielen schwerwiegende politische Ereignisse, so zum Beispiel die ebenso sicher wie maßvoll gemeisterte Kuba-Krise vom Herbst 1962. Für uns hier in Deutschland waren sein Besuch im Sommer dieses Jahres und insbesondere sein Bekenntnis zur Freiheit Berlins ebenso unvergesslich wie das erschütternde Bekenntnis der Deutschen zu diesem Führer der westlichen Welt. Vielleicht dürfen wir schon so wenige Stunden nach seinem tragischen Tode seine Persönlichkeit mit einem Zitat umreißen, das seiner eigenen Feder entstammt. In der Demokratie nimmt jeder Bürger, wie immer sein Interesse an der Politik sein möge, ein Amt ein, ist jeder von uns auf irgendeine Weise für irgendetwas verantwortlich. Und die Art der Regierung, die wir haben, hängt letzten Endes davon ab, wie wir dieser Verantwortung nachkommen. Wir, das Volk, sind der Herr. Und wir werden die Art von politischer Führung haben, ob gut oder schlecht, die wir fordern und verdienen. Und es geht hier nicht nur um Politik. Wir begegnen alle ständig der gleichen grundlegenden Alternative. Mut oder Nachgeben. Ob wir dem Zorn von Wählern, von Freunden, der Betriebsführung oder unserer Gewerkschaft gegenüberstehen und wann immer wir wegen umstrittener Fragen in den Strom der Meinungen geraten. Ohne den Mut verkleinern zu wollen, mit dem viele ihr Leben hingegeben haben, sollten wir auch jenes Mutes nicht vergessen, mit dem andere ihr Leben gelebt haben. Lebensmut mag oft weniger dramatischer erscheinen als letzter Todesmut. Dennoch ist er in nicht geringerem Maße eine großartige Verbindung von Triumph und Tragik. Auch hier tut ein Mensch, was er tun muss, trotz aller persönlichen Folgen, trotz aller Hindernisse und Gefahren und Drangsal. Und dieses ist die Grundlage aller menschlichen Moral. Dies schrieb John F. Kennedy in seinem Buch Zivilcourage über den Mut zu leben. Er hat diesen Mut mit seinem Leben bezahlt. Am Spätnachmittag erschien hier eine Extraausgabe der Washington Post, die die tragischen Ereignisse des Tages Minute für Minute berichtet und Bildseiten über den dahingegangenen und den neuen Präsidenten bringt. Im Nachruf der Washington Post heißt es: Während der ganze Schrecken der Nachrichten aus Texas langsam ins Bewusstsein dringt, zuerst völlig unglaubwürdig und angstvoll aufgenommen, geht durch die Nation eine Welle des Schmerzes, der Trauer und Niedergeschlagenheit. Die schrecklichen Gewissheiten können verstandesmäßig nur schwer begriffen werden. Man weigert sich daran zu glauben, dass ein Leben, das so von Zukunftshoffnungen erfüllt war und vor dem zukünftige Triumphe und Erfolge lagen, in einem Augenblick zerstört werden konnte. Aber wenn diejenigen, die dieses Leben ausgelöscht haben, irgendwie ernsthaft beabsichtigten, die Nation, der ihr Opfer gedient hat, in Schwierigkeiten zu bringen oder gar zu zerstören, dann werden Sie enttäuscht werden. Unter der Führung dessen, der zur Nachfolge bestimmt ist, und den Männern seiner Regierung, wird die Nation mit schweren Herzen, aber mit festem Vorsatz nach wie vor den Zielen zustreben, die sie sich gesetzt hat. Die französische Redensart Le roi est mort, vive le roi, der König ist tot, es lebe der König, mag uns als Beispiel gallischen Zynismus erscheinen. Tatsächlich drückt sich in ihm die Erkenntnis aus, dass die Verantwortung für die politischen Geschicke eines Landes nicht mit dem Ableben des Verantwortlichen enden darf. Die Führung einer Nation muss fortgesetzt werden. Sie muss auch dann fortgesetzt werden, wenn ihr so oder so Berufener abberufen wird. Sie wissen, verehrte Hörerinnen und Hörer, warum wir dieses Problem in einem Augenblick zur Sprache bringen, in dem unser aller Gefühl aufgerührt ist durch den Tod des amerikanischen Präsidenten. Es geht um die Frage, ob, wie es ein prominenter deutscher Politiker ausdrückte, die Flamme der Freiheit mit dem Tode eines Menschen zum Erlöschen gebracht sein könnte. John F. Kennedy, von uns allen nicht nur als Staatsmann, sondern auch als begeisternder Mensch betrauert, lebt nicht mehr. Aber die Vereinigten Staaten von Amerika sind in dieser Nacht keine Sekunde, jedenfalls verfassungsrechtlich gesehen, keine Sekunde ohne Präsident gewesen. Tatsächlich wurde im Augenblick des Todes des ermordeten Präsidenten ein anderer Mann kraft Verfassung Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Lyndon Johnson. Man mag darüber streiten, und die Verfassungsrechtler haben dies auch getan, ob diese Lösung die beste aller möglichen sei. Und in der Tat haben die Verfassungen in anderen Ländern andere Lösungen für einen derartigen Fall gefunden. In Deutschland zum Beispiel erlischt mit dem Tode des Bundeskanzlers die Legitimation des ganzen Kabinetts. Alle Minister sind in diesem Augenblick ihrer Ämter ledig und der ganze Apparat der Neuwahl eines Bundeskanzlers kommt wieder in Gang. Koalitionsverhandlungen, Vorschlag des Bundespräsidenten, absolute Mehrheit, relative Mehrheit und so weiter. In anderen Ländern ist es wiederum so, wie einst bei uns in der Weimarer Republik, dass nun der Staatspräsident vor der Aufgabe steht, einen neuen Politiker mit der Bildung der Regierung zu beauftragen. In Amerika gilt ein besonderes Staatsrecht. Der Sitz des Präsidenten, der zugleich Staatsoberhaupt und Chef der Regierung ist, bleibt keinen Augenblick verwaist. Mit seiner Wahl, die alle 4 Jahre erfolgt, und zwar immer bei den durch 4 teilbaren Jahreszahlen, also 1956, 1960 und 1964, wird zugleich auch der Vizepräsident der Vereinigten Staaten gewählt. Und in dem Augenblick, in dem der Präsident durch Tod von seinem Amte abberufen wird, tritt der bisherige Vizepräsident an seine Stelle. Vizepräsident, das würden wir übersetzen mit stellvertretender Präsident. Diese Übersetzung indessen wäre unrichtig. Es gibt nur wenige Fälle, in denen der Vizepräsident der Vereinigten Staaten den Präsidenten tatsächlich in der Ausübung seiner Machtbefugnisse vertritt. Der Vizepräsident ist Präsident des Senats. Er leitet seine Sitzungen, ohne selbst eine Stimme zu haben. Freilich schließt das nicht aus, dass eine starke Persönlichkeit auf diesem Posten starke politische Ausstrahlung hat. In letzter Zeit ist der Träger des Amtes des Vizepräsidenten häufig als Repräsentant seiner Nation im Ausland hervorgetreten. So zum Beispiel als Vizepräsident Nixon sowohl in Moskau wie in Warschau eine überaus herzliche Begrüßung der Bevölkerung auf sich zog. Und dann als Vizepräsident Lyndon Johnson eine Woche nach den Schandmaßnahmen vom 13. August 1961 die ganze Welle des Vertrauens der Berliner zu seiner Nation auf seine Person vereinigen konnte. Aber sehen wir in diesem folgenschweren Augenblick ehrlich die Tatsache, dass der Vizepräsident der Vereinigten Staaten nicht mit der Aussicht gewählt wird, gegebenenfalls Präsident zu werden. Er gehört regelmäßig der Partei an, der auch der Präsident angehört. Und er repräsentiert meistens einen Flügel dieser Partei, der sich in den Vorwahlen nicht hat durchsetzen können, auf dessen Mitwirkung in der Exekutive der amerikanischen Einzelstaaten aber großer Wert gelegt wird. Wir hatten hier in Berlin einen sehr profilierten Herausgeber einer Tageszeitung, zugleich deren Chefredakteur, dessen Andenken noch heute gefeiert wird und der beim Amtsantritt Harry S. Trumans, des bisherigen Vizepräsidenten, nach dem Tode Franklin Delano Roosevelts schrieb, dass das Nachrücken eines, wie er meinte, unbedeutenden Mannes ein Beweis für die Lückenhaftigkeit der amerikanischen Verfassung sei. Dieser bekannte Publizist hat sich geirrt. Harry S. Truman wurde nicht nur wiedergewählt, sondern ist in die Geschichte der westlichen Welt als einer der großen amerikanischen Präsidenten eingegangen. Er wurde zum Beispiel dafür, dass die amerikanische Demokratie unter dem Zwange der Bewährung sehr wohl in der Lage ist, Männer an die Spitze zu stellen, die ursprünglich nicht für dieses Amt gewählt worden waren. Und wir hier in Berlin sind besonders geneigt, den Amtsantritt des neuen Präsidenten Lyndon B. Johnson in diesem Licht zu sehen. Er ist derjenige Repräsentant der westlichen Welt gewesen, der nach dem 13. August 1961 zuerst am Brandenburger Tor erschienen ist und zu uns vor dem Schöneberger Rathaus sprach. Und er war es, der als erster hier an Ort und Stelle dem unverbrüchlichen Willen des Westens Ausdruck gab, die Freiheit dieser Stadt unter allen Umständen zu erhalten. Und er ist seit der heutigen Nacht Präsident der Vereinigten Staaten und damit der politische Führer der westlichen Welt. I share the sense of shock and dismay that the entire nation must feel at the despicable act that took the life of the nation's president. Ich teile das Gefühl des Schocks und das Entsetzen, das die ganze Nation über die verabscheuungswürdige Tat empfindet, die dem Lande den Präsidenten genommen hat. Und hier der frühere demokratische Präsidentschaftskandidat Attlee Stevenson, einer der engsten Mitarbeiter John F. Kennedys und Botschafter bei den Vereinten Nationen. The tragedy of this day is beyond instant comprehension. All of us who knew him will bear the grief of his death to the day of ours. And all men everywhere who love peace and justice and freedom will bow their heads. At such a moment, we can only turn to prayer. Prayer to comfort our grief, to sustain Mrs. Kennedy and his family, to strengthen President Johnson, and to guide us in time to come. May God help us. Die Tragödie dieses Tages liegt außerhalb der Möglichkeit des sofortigen Begreifens. Alle diejenigen, die ihn kannten, werden um ihn bis zum Ende ihrer Tage trauern. Und die Menschen überall in der Welt, die Friede und Gerechtigkeit und Freiheit lieben, werden ihr Haupt senken. In einem solchen Augenblick bleibt uns nichts als zu beten. Zu beten, um uns unsere Trauer zu erleichtern, Mrs. Kennedy und ihrer Familie beizustehen, Präsident Lyndon Johnson Kraft zu geben und uns den Weg in die Zukunft zu weisen. Möge Gott uns helfen. Dies waren die Worte Attlee Stevensons, des Botschafters bei den Vereinten Nationen. Nur ein Wort beschreibt die Reaktion hier bei den Vereinten Nationen auf die Ermordung Präsident Kennedys. Und dieses Wort ist Schock. Als die Nachricht bekannt wurde, bildeten sich Gruppen von Menschen, Diplomaten, Angestellte der UNO, Reporter. Und keiner wollte wirklich glauben, dass die Nachricht wahr sein konnte. Manche hatten Tränen in den Augen. Keiner der Delegierten schien in der Lage zu sein, seine Empfindungen in Worte zu fassen. Jeder schien nur zu denken, was gibt es in einem solchen Augenblick zu sagen. Die Nachmittagssitzung der Vollversammlung begann zwar zur angesetzten Zeit, aber es kam zu keinen Verhandlungen, zu keiner Debatte, weil es nur eines gab, was jeden beschäftigte. Die Sitzung wurde durch den Vorsitzenden der Vollversammlung, Carlos Sosa Rodriguez, eröffnet. Cumplo con el triste deber anunciar a la Asamblea General la trágica muerte del presidente Kennedy. Ich habe die traurige Pflicht zu erfüllen, die Vollversammlung vom tragischen Tod Präsident Kennedys in Kenntnis zu setzen. Der Präsident ist heute Nachmittag in Dallas im Staate Texas der Kugel eines Attentäters zum Opfer gefallen. Ich weiß, dass ich für die gesamte Vollversammlung spreche, wenn ich Botschafter Stevenson das tiefste Beileid ausspreche und ihn bitte, Mrs. Kennedy und den anderen Mitgliedern ihrer Familie sowie dem neuen Präsidenten Lyndon Johnson unser aufrichtiges Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Und dann sprach Generalsekretär U Thant. As Secretary General of the United Nations, I would like to express profound sorrow at this most tragic event and to be associated in the condolences to Mrs. Kennedy, to the members of the bereaved family and to the government and people of the United States. Als Generalsekretär der Vereinten Nationen möchte ich meine tiefe Trauer über dieses überaus tragische Ereignis bekunden und mich dem Ausdruck des Beileids an Mrs. Kennedy, an die Mitglieder der so schwer betroffenen Familie und an die Regierung und das Volk der Vereinigten Staaten anschließen. Danach bat der Vorsitzende, die Anwesenden sich zu einer Minute des Schweigens zu erheben. Dann, als Ausbruch der Trauer, vertagte sich die Vollversammlung. Meine lieben Berliner Mitbürgerinnen und Mitbürger, eine Flamme ist erloschen. Erloschen für alle Menschen, die auf einen gerechten Frieden hoffen und auf ein besseres Leben. Die Welt ist an diesem Abend sehr viel ärmer geworden. Die Meldung über den Tod von Präsident John F. Kennedy erfüllt uns in Berlin und alle rechtschaffenden Deutschen in beiden Teilen unseres Landes mit tiefer Trauer. Ich bin selbst tief betroffen durch das Hinscheiden dieses Mannes, mit dem ich mich vertrauensvoll und freundschaftlich verbunden wusste. Wir trauern mit seiner Familie und mit dem Volk der Vereinigten Staaten. Präsident Kennedy hat uns vor wenigen Monaten durch das schlichte Wort geehrt, er sei ein Berliner. Mit dem ersten Bürger der freien Welt hat Berlin seinen besten Freund verloren. Ich bitte alle Berliner, am Sonnabendabend zwischen 19 und 20 Uhr Kerzen des Gedenkens und der Dankbarkeit in die Fenster zu stellen. Two thousand years ago, the proudest boast was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner. Vor 2000 Jahren war der stolzeste Satz, den ein Mensch sagen konnte, der: Ich bin ein Bürger Roms. Heute ist der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen kann: Ich bin ein Berliner. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. Wenn es in der Welt Menschen geben sollte, die nicht verstehen oder nicht zu verstehen vorgeben, worum es heute in der Auseinandersetzung zwischen der freien Welt und dem Kommunismus geht, dann können wir Ihnen nur sagen, Sie sollen nach Berlin kommen.

gerade in schweren Stunden viel verdankt. Sein Besuch in Deutschland und besonders in Berlin bleibt unvergessen. Um John F. Kennedy trauern mit der amerikanischen Nation die ganze freie Welt und alle friedliebenden Menschen dieser Erde, seiner Frau, seinen Kindern und seiner ganzen Familie gilt unser tief empfundenes Mitgefühl. Hier spricht Georg Siegert in Washington. Meine verehrten Hörer, Sie werden verstehen, dass ich in diesem Augenblick zu Ihnen nur in größter Erregung sprechen kann. Die Nachricht von der Ermordung Präsident Kennedys ist erst vor wenigen Minuten hier eingegangen und noch stehen wir alle hier unter dem furchtbaren Eindruck dieses Ereignisses. Präsident Kennedy starb um 8 Uhr abends deutscher Zeit. Es war in Dallas, Texas, früher Nachmittag. Präsident Kennedy wurde zu einem Luncheon in Dallas erwartet und war wenige Minuten vorher auf dem Flugplatz angekommen. Die Wagenkolonne hatte die innere Stadt kurz nach 2:15 erreicht. Um 1.25 Uhr fielen Schüsse in der Nähe einer Straßenunterführung. Die Straßen waren von dichten Menschenmengen gefüllt, die dem Präsidenten zujubelten. Meine verehrten Hörer, wohl das Schrecklichste, was in den ersten Fernsehberichten gezeigt wurde, war ein Pressefoto, das wenige Minuten vor dem Attentat im Zentrum von Dallas aufgenommen worden war. Es zeigte den Präsidenten neben seiner Gattin auf dem Rücksitz der großen Limousine. Der Präsident winkend, Jacqueline Kennedy lächelnd, ein Bild von glücklicher und heiterer Stimmung. Auf dem Vordersitz der Gouverneur von Texas, John Connolly und seine Gattin. Die Schüsse fielen wahrscheinlich aus einem Fenster im zweiten Stock eines anliegenden Hauses. Der Präsident wurde durch einen Kopfschuss getroffen und sank blutüberströmt in den Schoß Jacquelines. Augenzeugen wollen wissen, dass Jacqueline Kennedy aufschrie, oh no, Gouverneur Connolly fiel von 2 Brustschüssen getroffen im Fond des Wagens nieder. Präsident Kennedy wurde innerhalb von 5 Minuten zusammen mit dem Gouverneur ins Krankenhaus gebracht. Dann kam eine halbe Stunde angstvollen Wartens, nein, über eine Stunde. Der Präsident erlag seinen Verletzungen um 2 Uhr, aber erst um 2.38 Uhr wurde die Nachricht bestätigt, und zwar endgültig von den beiden Priestern, die ihn noch mit der letzten Ölung versehen konnten. Gouverneur Connolly wurde inzwischen operiert und sein Zustand ist noch immer sehr ernst, aber nach den letzten Meldungen hofft man, dass er gerettet werden kann. Am Tatort selbst trat der Sicherheitsdienst in Sekunden in Aktion. Offensichtlich, aber das ist im Augenblick noch nicht klar zu übersehen, kam es zu einem Schusswechsel mit dem oder den Tätern. Auf jeden Fall ist einer der vermutlichen Täter, ein junger Mann zwischen 25 und 30 Jahren, mit einer Waffe in der Hand verhaftet worden. Während des Schusswechsels wurde einer der Sicherheitsbeamten tödlich verwundet. Ich selbst, meine verehrten Hörer, hatte als Berichterstatter der Stimme Amerikas erst vor 2 Tagen noch einmal Gelegenheit, Präsident Kennedy von Angesicht zu Angesicht in seinem Arbeitszimmer im Weißen Haus gegenüberzustehen. John F. Kennedy empfing am Mittwoch 3 junge Berliner und übertrug ihnen seine Grüße für die Berliner Bevölkerung. Ich werde das freundliche, junge und offene Gesicht des Präsidenten von diesem Mittwochmorgen nicht so schnell wieder vergessen können. Umso mehr erschüttert es mich, dass ich, nachdem ich den Präsidenten erst vor so kurzer Zeit gegenüberstand, Ihnen heute diesen Bericht geben muss. Ich bin im Theater des Westens gewesen und die Vorstellung wurde unterbrochen mit der Mitteilung über das Attentat. Und das war sehr eigenartig. Es ging zunächst wie ein Aufseufzen durch den Saal. Und dann passiert also etwas wie eine aus Ratlosigkeit, glaube ich, geboren, ein Beifallklatschen, zweifellos dafür, dass man nach Hause gehen wollte und dass die Aufführung abgebrochen wurde. Wir haben ein Gastspiel mit Elisabeth Bergner, eines langen Tages Reise in die Nacht, ein Schauspiel von O'Neill. Ja? Und Sie sind, glaube ich, das einzige Theater, das seine Vorstellung nicht unterbrochen hat. Das zu Ende gespielt hat, weil es sich um ein ernstes Stück handelte und weil wir eine Gastspieldirektion im Hause haben und den Chef nicht mehr erreichen konnten. Wir haben eine Anweisung bekommen, das Stück zu Ende zu führen, weil es sich um ein ernstes Stück handelt und wir keine Möglichkeit haben, das Stück bittet, noch jemand nachzugeben. Ja. Hatten Sie während der Pause dem Publikum Nein, wir haben erst nach der Pause. Wir haben erst nach der Pause davon gehört. Hat er das zweite, hat es schon die zweite Hälfte bekommen. Nach der Aufführung ging ein entsetzter Aufschrei durch das Publikum, als die Nachricht vom Tode Kennedys bekannt gegeben wurde. Ja. Sie haben es vorher nicht gewusst. Nein, wir haben nichts gewusst. Wir sind alle ganz erschüttert. Wir können es nicht weiter sagen. Also, ich kann es noch nicht fassen. Jetzt eben haben wir es erfahren. Ist so furchtbar. Also es ist unfassbar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man einen Gegner irgendwie mit diesen Mitteln zu beseitigen versucht. Das ist unfaire Methode, eine sehr unfaire Methode. Irgendwie, also es ist so eine feige Methode direkt, ja, jemanden zu beseitigen auf diese Art und Weise. Wir sind erschüttert. Wir sind vollkommen erschüttert. Das Gleiche, unfassbar. Die Folgen, die zu erwarten sind, ist das nicht jetzt so. Jetzt muss man ja auch mal hören, was überhaupt gewesen, wie es überhaupt geschehen ist. Sie wussten überhaupt vorher von nichts? Gar nichts, um überhaupt darüber nachzudenken. Das muss das sein, dass man da immer zu nur darüber reden muss? Das können Sie. Verzeihen Sie bitte, Sie haben gerade gehört, dass Kennedy tot ist. Ja, es war erschütternd, das kann man bloß sagen. Das ganze Theater war aufgeregt und naja. Wir können es gar nicht begreifen, dass ein Mensch, der so viel Gutes versucht hat, auf so eine Art umgekommen ist. Die Menschen, die hier aus dem Theater kommen, sind erschüttert. Das sieht man ihren Gesichtern an. Viele haben die Tränen in den Augen und viele müssen sich sehr zusammennehmen, um nicht allzu zerrüttet zu erscheinen. Ich habe einige Menschen angesprochen und sie gefragt, was sie zu der Nachricht vom Tode des amerikanischen Präsidenten zu sagen hätten. Und sie haben nur mit den Köpfen geschüttelt und sie wollten nichts dazu sagen. Hier sind Worte nicht am Platz, meinten sie. Inzwischen sehe ich hier um mich einige Fackelträger, die sich vor dem Theater am Kurfürstendamm aufgestellt haben. Warum tragen sie diese Fackeln? Weil ich glaube, dass Kennedy für die Freiheit besonders hier in Berlin einen recht guten Dienst erwiesen hat. Und da wir Berliner besonders Kennedy verpflichtet sind. In einem großen Jugendlokal an der Bundesallee wird weiter getanzt. Sie kommen gerade die Tür hinein. Wissen Sie schon von der Nachricht, dass Kennedy tot ist? Ja, das weiß ich, mein lieber Freund. Aber trotzdem möchte ich hier reingehen, denn draußen zu bleiben ist erstmal sehr schlecht. Und zweitens ist es nicht mal so unpraktisch, sich diesen Schmerz nun hier von der Leber zu trinken. Ich muss unbedingt einen Schnaps trinken, ich muss irgendwo reingehen, mich irgendwie abzureagieren. Warum gehen Sie ausgerechnet in ein Tanzlokal? Dass das ein Tanzlokal ist, ist mir auch ja nicht bekannt. Ich kenne diese Dinge überhaupt nicht. Ansonsten tut es mir leid. Beinahe 5 Monate sind es her, als Präsident Kennedy an einem strahlenden Sonnentag 100 Meter das kurze Stück Friedrichstraße vorbei an der Kontrollbaracke mit dem weißen Schild Allied Checkpoint Charlie durch ein Spalier von deutschen und amerikanischen Polizisten schritt, in Begleitung des regierenden Bürgermeisters und dann diese Plattform betrat, die auch ich jetzt hinaufgehe, von der aus er einen guten Blick in den Ostsektor hatte. Die Ostpolizisten hatten aus diesem Anlass sogar vor dieser Plattform, die 4 oder 5 Meter von der Mauer entfernt steht, das Unkraut gejätet und auch drüben, direkt hinter der 2 Meter starken Mauer, hinter den Schlagbäumen, waren mehr Volkspolizisten zu sehen gewesen. Sie hatten an diesem Tage ihre Maschinenpistolen abgelegt und jetzt ist dort drüben, hinter der Mauer in dem anderen Teil Berlins, Ruhe, es ist eine Stille. Eben hebt sich der Schlagbaum, ein Auto fährt durch. Ich entsinne mich genau des Augenblicks, als der Präsident, nachdem er etwa 3 Minuten hinübergeblickt hatte, stumm, ohne ein Wort zu sagen, als er sich umwandte, einige Worte mit dem regierenden Bürgermeister sprach Und als die Gruppe der ihn begleitenden Herren bereits die Treppe von dieser Plattform wieder herunterschritten, da ging Präsident Kennedy noch einmal hier vor an das Geländer dieser Plattform und warf einen letzten Blick hinüber nach Ost-Berlin. Dieses liegt nun 5 Monate zurück und nun stehen wir hier und lassen noch einmal das Bild dieses Besuches an uns vorüberziehen. Die Hunderte, ja die Tausende von Berlinern, die an der Kochstraße Ecke Friedrichstraße dem Präsidenten zujubelten. Und was für eine Freude war es, als der Präsident dann plötzlich auf die Berliner zuschritt, die diszipliniert hinter den Barrieren standen, und als er ihnen die Hand schüttelte. Und all dies ist nun vorbei. Wir stehen am Checkpoint Charlie, einem Punkt in Berlin, der früher sehr, sehr unbedeutend war, der in Berlin im Grunde überhaupt keine Rolle spielte, der aber nach den Ereignissen des 13. August 1961 eine traurige Berühmtheit erlangte und der eingehen wird in die Geschichte, dass hier ein amerikanischer Präsident stand. Die Menschen in einem Linienbus der BVG, wie haben Sie den Tod vom amerikanischen Präsidenten aufgenommen? Ich glaube es ja gar nicht. Das ist ja gar nicht möglich. Das ist ja unfassbar. Nee, ich glaube es wirklich nicht. Das muss ja unfassbar sein. Ich bin ganz erschüttert davon. Wie haben Sie den Tod? Nein, also ich kann auch nichts dazu sagen. Ich bin auch ganz erschüttert darüber. Ich habe das eben gehört. Ich bin von Arbeit gekommen und ich kann es auch immer noch nicht glauben. Flughafen Tempelhof, die Halle ist so gut wie leer. Nur noch wenige Menschen sind hier. Ja, ich muss sagen, erschütternd. Ich halte diese Nachricht eigentlich für die schwerwiegendste, die uns überhaupt in dieser Situation passieren könnte. Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen? Ich kann dem nur beipflichten. Ich habe zunächst mal einen Menschen gebraucht, dem ich das erzählen konnte. Ich war vollkommen fertig. Und ich bin es im Grunde auch jetzt noch. Der Festgenommene bestreitet jedoch jede Schuld. Wie haben Sie die Nachricht vom Tod des amerikanischen Präsidenten aufgenommen? Ich muss dazu sagen, dass mich diese Nachricht wie ein Schlag traf. Alle meine guten Vorsätze für den heutigen Abend und für die nächsten Tage sind ab sofort abgebrochen worden. Sehr bestürzt. Wie haben Sie die Nachricht vom Tode aufgenommen? Das ist furchtbar. Das ist ganz furchtbar, ist das. Ich weiß mal gar nicht, was man dazu sagen soll. Ich bin entsetzt über das, was geschehen ist. Natürlich, gerade für uns heutzutage nicht leicht zu tragen, dass der führende Mann der westlichen Welt einem Attentat zum Opfer fiel. Sehr bestürzt. Ein Mann, der äußerst aktiv gearbeitet hat in der Politik, dass der nur noch in einem so demokratischen Land so leicht erschossen werden kann. In einem Ecklokal in Neukölln, auch hier wird nur dieses eine Thema diskutiert. Wie haben Sie den Tod vom amerikanischen Präsidenten aufgenommen? Ja, ich will Ihnen das eine sagen. Ich wollte es nicht glauben, dass es Menschen gibt, die einen Menschen umbringen, der doch für die Welt immer das Beste wollte. Furchtbar. Es ist furchtbar. Also man findet keine Worte. Tut einem leid. Furchtbar leid. War erschüttert. Weiter kann ich nichts sagen. Schon vor 12 Uhr war hier rund um den Bahnhof Zoo eine wahre Völkerwanderung hinunter zum Steinplatz. Und jetzt hat sich der Zug formiert und diszipliniert marschieren die Studenten. Und man möchte beinahe sagen, es sind alle 9000 Studenten der Technischen Universität vollzählig erschienen. Marschieren sie nun die Joachimsthaler Straße entlang und der Fackelzug reicht, soweit das Auge blicken kann, bis hinunter zum Steinplatz. Ich stehe jetzt Hardenbergstraße, Ecke Joachimsthaler Straße. Viele junge Menschen, die hier stehen und manchmal noch fragen, warum eigentlich dieser Fackelzug, sie reihen sich sofort ein, wenn man ihnen die Antwort gibt. Heute Abend ist Präsident Kennedy ermordet worden. Die Verkehrspolizei ist von dieser Aktion etwas überrascht worden. Der Verkehr staut sich um den Ernst-Reuter-Platz, er staut sich in den Nebenstraßen des Steinplatzes. Und noch immer nicht ist ein Ende des Zuges abzusehen. Und immer wieder reihen sich Berliner auch mit ein in diesen Zug, die keine Studenten sind, die aber spontan mitmarschieren zum Rathaus Schöneberg. Unübersehbar, Tausende von Jugendlichen, Tausende von Berlinern marschieren jetzt zum Schöneberger Rathaus. Präsident John F. Kennedy ist tot, einem ruchlosen Mordanschlag erliegen. In diesen Stunden vereinigt sich das deutsche Volk beiderseits von Mauer und Stacheldraht in tiefer Trauer und Anteilnahme. Vor unseren Augen steht John F. Kennedy, wie er bei seinem Deutschlandbesuch die Herzen der Bevölkerung, besonders der Jugend, gewann. In Köln, in Bonn, in Frankfurt, in der Frankfurter Paulskirche und in Berlin. Wir hören noch seinen Satz, in dem er die Bewunderung für die Haltung der Berliner Bevölkerung zum Ausdruck brachte: Ich bin ein Berliner. In dieser Stunde gehen unsere Gedanken zu der Gattin und den Kindern des verstorbenen Präsidenten, zum ganzen amerikanischen Volk. Wir trauern um einen großen Präsidenten der amerikanischen Geschichte. Wir beklagen das Unglück, das die freie Welt betroffen hat. Die Bundesregierung wird am Sonntag in einer Sondersitzung des toten Präsidenten gedenken. Wir verneigen uns in Dankbarkeit vor seinem Opfer, das er für Freiheit und Recht und die Gleichheit aller erbrachte, die Menschenantlitz tragen. Manch einer mag erst jetzt spüren, dass dieser Mann ein großer Präsident gewesen ist. Das einsamste und schwerste Amt, das die Welt zu vergeben hat, verwandelte ihn den Frühvollendeten, wie es seine Vorgänger verwandelt und geprägt hatte. Kennedy hat die Menschen begeistert. Er hat Maßstäbe für uns alle gesetzt. Seine Erscheinung mitreißend und doch gebändigt durch den Adel der Selbstzucht war Hoffnung für die Unterdrückten und Ermutigung für die Völker der freien Welt, die Herausforderung des Geistes durch die Gewalt nicht zu scheuen. Jugendliche Kraft und ein fast unbeschwert erscheinendes Zugreifen wichen in der Verantwortung geistiger Strenge und dem Bewusstsein einer Last, die mit niemandem geteilt werden konnte. Die Gewalt seines Wortes und die Entschlossenheit seines Handelns verliehen dem 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten den Rang eines großen Führers, eines zur rechten Zeit Berufenen. Dieser Mann hat in den 3 Jahren, die ihm zur Erfüllung seiner selbst und seiner Aufgabe vergönnt waren, der freien Welt das Selbstvertrauen zurückgegeben, dessen sie bedarf, um den Gefährdungen ihrer Existenz zu begegnen. John F. Kennedys Leben war ein Symbol dafür, dass der Kommunismus besiegbar ist. Er setzte der Bedrohung durch die Mächte der Unfreiheit nicht nur die militärischen und technischen Hilfsmittel der amerikanischen Weltmacht, sondern die Überlegenheit ihrer Ideale, ihrer Ziele, ihrer sittlichen Ordnung entgegen. Er verteidigte die Freiheit, indem er ihre Grenzen nach vorne rückte. Vielen war seine intellektuelle Härte fremd und Abstand gebietend, und doch verbarg sich hinter ihr nicht mangelnde Anteilnahme oder gar Kälte des Gefühls, sondern eine innere Wahrhaftigkeit, die das tönende Pathos verabscheute. Das deutsche Volk hat in ihm einen ehrlichen Freund verloren, dessen Wort zählte da er sparsam mit ihm umging. Er hat einen Ausgleich mit der Sowjetmacht gesucht, aber er blieb dabei zu jeder Stunde der zuverlässige Hüter der Freiheit und Sicherheit. Seine Philosophie der neuen Grenzen mag manchem ungewohnt geklungen haben. Das deutsche Volk aber hat seine Botschaft verstanden und wahrt sein Andenken in einer an großen Gestalten armen Zeit. Solange das Buch der Geschichte an dem Kapitel von Geist und Macht geschrieben wird, wird man auch den Namen John F. Kennedy nennen. Das Bild John F. Kennedys ist schon heute zum Richtstern für eine Generation geworden, die unsicher und tastend in der Geschichte nach Leitbildern ihres Handelns sucht. Sein kurzer Gang durch die Geschichte hinterlässt eine leuchtende Spur. Dass die Natur aufstehen durfte und der Welt verkünden, dies war ein Mann. Das war Sondersendung zum Tode von John F. Kennedy, gesendet im RIAS Berlin am 22. November 1963. Die Umstände des Attentats auf Präsident John F. Kennedy sind nicht endgültig geklärt. Man geht bis heute von Lee Harvey Oswald als Attentäter aus. Ich bin Anka-Gräfe zu Baringdorf. Machen Sie es gut. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit Studio 9 am Morgen und dem Wichtigsten aus Kultur und Politik.